Deutschlandfunk zur Diskussion. Heute Schauplatz Syrien. Trumps gefährliche Manöver. Die Diskussionsleitung hat Klaus Remme. Guten Abend. Was passiert da gerade in Syrien? Diese Frage stellen wir wahrlich nicht zum ersten Mal. Die militärische und die politische Gemengelage ist dort seit Jahren durch beispiellose Komplexität und wechselnde Allianzen geprägt. Aber seit dem 19. Dezember ist die Situation mit all ihren katastrophalen Folgen für Millionen von Zivilisten in der Region noch chaotischer geworden. Der per Twitter an jenem Tag durch Donald Trump angekündigte Truppenrückzug der Amerikaner aus Syrien kam selbst für enge Berater von Trump wie ein Blitz, mehr noch für Verbündete und auch für fast alle Kriegsparteien vor Ort. Auch wenn Trumps nationaler Sicherheitsberater Bolton und Außenminister Pompeo in diesen Tagen in politischer Rettungsmission in der Region unterwegs sind, um die Worte Trumps zu entschärfen, da stellen sich dann doch viele Fragen. Russland, die Türkei, die Kurden, Iran, Israel und natürlich auch Assad in Damaskus sind unmittelbar betroffen. Wir wollen heute Abend versuchen, die Lage zu sortieren und wenigstens etwas verständlicher zu machen. Bei mir im Studio sind Sevim Dadelin, Abgeordnete der Linksfraktion, leidenschaftliche Verteidigerin kurdischer Interessen und ebenso klare Kritikerin des türkischen Präsidenten. Gehe ich zu weit, Frau Dadelin? Nein. Also ich würde sagen, leidenschaftliche Verteidigerin des Völkerrechts. Okay, in jedem Fall guten Abend. Guten Abend. Dann haben wir Guido Steinbeck hier, profunder Kenner der Region. Er arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Steinbeck, guten Abend. Guten Abend, Herr Renner. Und zugestaltet aus seinem Wahlkreis, genauer aus Wuppertal, ist Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Hallo, Herr Hart. Guten Abend. Herr Steinbeck, ich habe einige Faktoren in der Region zu Beginn genannt. Sie könnten das jetzt sicherlich ganz schnell um weitere Gruppen und Milizen jedweder Schattierung erweitern. Können wir den Überblick behalten? Wie kann das gelingen? Welche Namen und welche Kürzel sind heute Abend für die nächsten 45 Minuten unverzichtbar? Ich denke, die allerwichtigsten Kürzel sind zunächst einmal YPG oder YPG. Das sind die Volksverteidigungskräfte. Und diese Volksverteidigungskräfte sind der militärische Arm einer kurdischen Partei. Diese Partei nennt sich Partei der Demokratischen Union oder kurz PYD, PYD. Und die Volksverteidigungskräfte kämpfen offiziell als Teil einer größeren Koalition. Die nennen sich Syrische Demokratische Kräfte oder in der englischen Abkürzung SDF. Die Kurden dominieren allerdings dieses Bündnis. Das sind so etwa 50.000 Mann und Frau und 30.000 davon mindestens sind Kurden. Frau Dadelin, ich habe den Trump-Tweet vor Weihnachten erwähnt, Auslöser dieser jüngsten Wolte in diesem Krieg. Und auch wenn schon wieder seitdem einiges geschehen ist, was haben Sie denn spontan gedacht, als Sie von dem Tweet hörten oder ihn lasen? Na, zunächst einmal ist es ein Schritt in die richtige Richtung, die militärische Präsenz in Syrien zu reduzieren, denke ich. Und der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat mehrfach in Gutachten festgestellt, dass die militärische Präsenz der USA beispielsweise völkerrechtswidrig ist in Syrien. Und insofern, weil ich eben auch finde, dass man keine Ausnahmen beim Völkerrecht gestatten sollte, finde ich es richtig erst einmal, ein Schritt in die richtige Richtung, dass es dort einen Abzug der militärischen Präsenz gibt. Was das für Folgen hat, ist natürlich eine ganz andere Diskussion. Ich würde mir wünschen, dass man insgesamt einen Abzug von völkerrechtswidriger militärischer Präsenz in Syrien herstellen würde, aber auch darüber hinaus beispielsweise der russischen und auch der iranischen Kräfte, die nicht völkerrechtswidrig da sind, weil sie auf Wunsch des Assad-Regimes dort sind, aber aus meiner Sicht eben Syrien alles andere braucht als militärische Präsenz. Wir brauchen diplomatische Verhandlungen, um einen Frieden in Syrien zu schaffen, nachhaltig. Jürgen Hart in Wuppertal, Sie kennen ja die Verhältnisse in Washington gut. Sie waren bis April Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit. In Washington, vom Kongress, aber auch von Beratern und nicht zuletzt vom zurückgetretenen Verteidigungsminister, musste sich Donald Trump anhören, dass diese Ankündigung ein ganz grober strategischer Fehler sei. Stimmen Sie zu? Ich fürchte, dass diese Analyse richtig ist. Es ist der zweite Schritt vor dem ersten Schritt. Wir sind ja gegenwärtig dabei und Deutschland ist daran beteiligt, einen Weg zu finden, raus aus der Misere in Syrien, raus aus dem Bürgerkrieg. Erstens, um zu verhindern, dass eine humanitäre Katastrophe im Norden des Landes entsteht. Zweitens, einen Weg aufzuzeigen, wie dieses Land befriedet werden kann. Dafür gibt es diese Istanbul-Initiative, die einen Verfassungskonvent einsetzen will. Und wir sind gegenwärtig in einer Phase, wo darüber gestritten wird, wer diesem Verfassungskonvent angehört. Und ich glaube, in dieser Situation, in der zunächst einmal der Weg nach dem Frieden gesucht werden muss, ist es nicht klug, wenn ein Akteur einseitig und unabgestimmt sich meint, rausziehen zu müssen. Und interessant ist ja, dass diese Ankündigung auch offensichtlich außer der diplomatischen Verirrung, die sie verursacht hat, keine Konsequenzen, keine Folgen hat. Denn Bolton hat ja gesagt, ein Abzug wird es nur geben, wenn es Garantien für die Kurden im Norden Syriens gibt. Und diese Garantien kann im gegenwärtigen Zeitpunkt ja niemand abgeben. Also es ist eine Ankündigung gewesen, die viel Wirbel verursacht hat, aber die letztlich zunächst einmal ohne konkrete militärische Auswirkungen bleibt. Das klingt nach Sturm im Wasserglas, aber sie hatte ja unmittelbare Folgen, zum Beispiel eben bei Kurdengruppen, die sich dann nach Unterstützung umgesehen haben. Ist es wirklich so, dass das weitgehend folgenlos blieb, Herr Steinberg? Und verbunden damit die Frage, lässt sich so ein Tweet wieder einfangen, so wie Bolton und Pompeo es gerade versuchen? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der Tweet des amerikanischen Präsidenten alleine so dramatische Folgen hat, dass all diejenigen, die Interesse an Ostsyrien haben, die diese Kurdengebiete entweder ja in irgendeiner Weise dominieren wollen, dass die sich jetzt sehr konkret auf die nächsten Ereignisse vorbereiten. Und es ist sehr schwierig, eine solche Entwicklung wieder aufzuhalten, besonders dann, wenn man tatsächlich nur 2000, nach meinen Informationen sind etwas mehr, 2000 bis 4000 Mann am Boden stationiert hat und die Situation auf Dauer nicht haltbar ist. Also ich denke, dass es sich schon seit langer Zeit andeutet, dass in dem Moment, in dem der IS zumindest militärisch geschlagen ist, diese 2000 bis 4000 amerikanischen Soldaten sich zurückziehen werden. Allerdings hat diese Ankündigung, die voreilige Ankündigung, bevor der Entscheidungsprozess in der amerikanischen Regierung überhaupt begonnen hat, die hat dafür gesorgt, dass das Assad-Regime und die Türkei ihre Vorbereitungen treffen. Und gerade bei der Türkei mache ich mir im Moment sehr große Sorgen, weil die letzten Äußerungen aus Ankara so aggressiv waren, dass wir aus meiner Sicht auch noch während amerikanische Soldaten präsent sind, mit kleineren türkischen Aktionen rechnen müssen, beispielsweise auf Städte wie Manbij oder auch auf Städte wie Tal Abyad. Das ist eine Stadt etwas weiter Richtung türkische Grenze. Frau Dardelen, Sie haben gesagt, Sie würden einen Rückzug begrüßen, haben dann gesagt, die Folgen sind nochmal ein ganz getrenntes Kapitel. Jürgen Hart sagt, weitgehend ohne Folgen. Ich würde das offen lassen, also wann und wie die US-Amerikaner abziehen. Anders als auch behauptet, hat ja der US-Außenminister nochmal bestätigt, jetzt bei seiner Ausreise gestern, vor Antritt hat er nochmal bestätigt, die Ankündigung des US-amerikanischen Präsidenten, die Truppen abziehen zu wollen. Er hat das ja nochmal bekräftigt. Er hat zwar gesagt, wir werden nicht aus dem Nahen Osten rausgehen, aber er hat nochmal diese Ankündigung, dass man aus Syrien die Truppen abziehen möchte, nochmal bekräftigt. Und ich glaube, dass man jetzt noch nicht abgezogen ist, ist nicht der Grund, warum man keine Schutzgarantien von der Türkei bekommt bezüglich der Kurden, weil das ist absurd, davon auszugehen, dass die Türken das machen werden. Wir wissen auch aus Vermerken der Bundesregierung, auch aus nachrichtendienstlichen Vermerken, dass es ganz klar ist, eine Ambition und ein strategisches Ziel der Türkei unter Erdogan seit Jahren ist, das Kurdengebiet, was sich ja Rojava nennt, im Norden Syriens zu zerstören und das zu vernichten. Und das ist ja beispielsweise auch offenkundig auch die Meinung der US-Administration, wenn Bolton sagt, wir möchten Schutzgarantien. Schutzgarantien will man nur dann, wenn man glaubt oder befürchtet, dass da ein Vernichtungswille ist seitens dem eigenen NATO-Partner Türkei. Und dass man nicht abzieht, hat nur einen Grund aus meiner Sicht. Das ist, weil die Kurden sich jetzt verständigt haben, offensichtlich mit Russland und mit der syrischen Armee, mit der syrischen Administration, eben, dass sie dort in Manbij das Sagen haben, sich sozusagen unter die Fahne der Syrer gestellt haben. Und es wäre ein großer Gesichtsverlust, es wäre eine große Blamage für die USA, wenn jetzt natürlich die US-Position, also die Position, die bisher von den US-amerikanischen Streitkräften und ihren Verbündeten gehalten worden sind in Syrien, jetzt von Russen und von den Syrern gehalten werden würden. Das ist der Grund aus meiner Sicht, warum man bisher noch nicht abzieht oder nicht konkret. Aber ich halte es tatsächlich für offen. Und einen Punkt möchte ich noch mal kurz erwähnen, weil der Tumult ja ganz groß war sozusagen nach dieser Ankündigung von Trump. Er würde die Kurden verraten und die Kurden würden das nicht wollen und so weiter. Ja. Da hat beispielsweise der ehemalige Vorsitzende der kurdischen Partei in Syrien, PYD, und der jetzige außenpolitische Sprecher Salih Müslim Folgendes gesagt. Er sagte, wir haben sie weder gerufen, noch können wir sagen, geht. Sie sind sowieso nicht gekommen, um uns zu schützen. Also jetzt so zu tun, als wenn die USA die Schutzmacht der Kurden gewesen sei, ist natürlich nicht richtig, laut Müslim. Aber auch hat man ja das beim Einmarsch der Türken in Afrin gesehen, sie wurden nicht geschützt vor den Türken. Auf Afrin wollte ich gerade zu sprechen kommen, denn seit einem Jahr reden wir davon, dass wir möglicherweise eine türkisch-amerikanische Konfrontation befürchten müssen, wenn Erdogan die Kurden ins Visier nimmt und die Amerikaner sie oder sich als Schutzmacht verstehen. Na, Avrin hat ja genau gezeigt, dass man das eben nicht befürchten muss, dass die sich offensichtlich arrangiert haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die zweitgrößte NATO-Armee, die Türkei, ihren Einmarsch und ihre Besatzung, völkerrechtgemäß eine Besatzung laut Wissenschaftlichem Dienst des Bundestages, dies gemacht hat, ohne grünes Licht von den US-Amerikanern zu bekommen. Und genau damals war auch der Protest der Kurden im Norden Syriens groß, weil sie gesagt haben, wir wurden hier verraten und verkauft. Jürgen Hart, ganz so folgenlos scheint es nicht zu sein. Ja, also ich habe ja meine Aussage zum Thema ohne Folgen darauf bezogen, dass das, was der Präsident angekündigt hat, offensichtlich so jetzt nicht umgesetzt wird. Dass das natürlich zu einer erheblichen Irritation in der Region geführt hat und dass letztlich der Prozess, der mühsam eingeleitete Prozess, jetzt doch eine Friedenslösung für den Syrien-Konflikt anzustreben, dass der dadurch empfindlich gestört wurde, das ist, glaube ich, außer Frage. Ich glaube tatsächlich, dass die türkische Regierung nach wie vor in der Kurdenfrage eine geradezu paranoide Auffassung hat. Also es wird alles in einen Topf geworfen mit Terrorismus, was nur den Namen Kurdistan oder Kurden trägt. Und wir sind der Meinung, man muss wesentlich stärker differenzieren, zum Beispiel zwischen den Kurden im Norden des Irak, die Deutschland ja unterstützt hat im Kampf gegen den IS, aber auch zwischen den terroristischen Kräften, die es unter Kurden natürlich auch gibt, und dem, was die YPG im Norden Syriens macht. Und diese differenzierte Betrachtung kann im Grunde nur eine Konferenz liefern, in der die Oppositionskräfte, Regierungskräfte und Unabhängige gemeinsam am Tisch sitzen und darüber beraten, wie die Zukunft Syriens aussieht. Und deswegen sind militärische Aktionen kein Beitrag zur Lösung des Konflikts, sondern in der gegenwärtigen Phase eher eine Verschleppung für eine Lösung. Und deswegen plädiere ich dafür, dass jetzt die Akteure sich an Waffenstillstandsvereinbarungen halten, dass sie aber eben auch keine Veränderung ihrer jeweiligen Position vornehmen, damit tatsächlich das Assad-Regime nicht darauf spekulieren kann, dass sich irgendwie durch Handeln, einseitiges Handeln einzelner Akteure die Dinge so ändern, dass beispielsweise aus Sicht des syrischen Diktators eine Friedenslösung gar nicht ins Auge gefasst werden muss. Das wäre schlecht. Ihre Bemerkung zu den Kurden, ich will das nur kurz erwähnen, Sevim Dadlen hat weitgehend über Weitstrecken genickt. Aber kommt eine kleine Einschränkung? Ja, also ich finde das gut, dass mein Kollege Herr Hart hier die Differenzierung anmahnt. Und Herr Hart und ich sind uns ja einig, auch alle Fraktionen im Deutschen Bundestag, dass dieser Einmarsch der Türkei in Afrin völkerrechtswidrig war. Aber wir haben eine paradoxe Situation. Die Bundesregierung hat eine ganz andere Position. Beispielsweise hat der Bundesinnenminister, der ehemalige de Maizière, was noch bis heute wirkt, hat ja beispielsweise die Symbole, die Fahnen, zu gegebenem Anlass, also anlassbezogen, auch noch unter ein Verbot gestellt, der YPG. Also diejenigen Kräfte, die gegen die Barbaren des IS in Syrien gekämpft haben und wo Herr Hart richtigerweise sagt, die kann man nicht sofort gleichsetzen mit anderen terroristischen Organisationen, die hier in Deutschland verboten sind. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass die Bundesregierung auch auf Abgeordnete der Koalitionsfraktion hört und diese Differenzierung auch betreibt. Ich will auf einen anderen Aspekt hinaus. Donald Trump hat in den Tweet, aber auch danach dann in mehreren Ansprachen mit der Begründung argumentiert, dass es ja schließlich um den Kampf gegen den IS gegangen sei bei diesem Engagement. Und er hat so wörtlich gesagt, we have won. Es war also praktisch ein Mission accomplished. Jetzt sind ja Erfolge im Kampf gegen den IS, ob es jetzt nur durch die Amerikaner oder als Teil der Anti-IS-Koalition ist, gar nicht zu bestreiten. Stimmt es? Ist dieser IS besiegt in Syrien, Herr Steinberg? Militärisch kann man das durchaus argumentieren. Der IS kontrolliert kein Territorium mehr, nur noch einige kleine Orte im Südosten des Landes nahe der irakischen Grenze. Aber die Zahlen der Koalition selbst für September, das ist noch nach einigen Erfolgen der Kurden und der Amerikaner der letzten Monate, lag die Zahl der IS-Kämpfer im Irak und in Syrien zusammengenommen bei 4.000 bis 6.000 Mann. Sagen wir mal, das sind vielleicht jetzt noch 3.000 bis 4.000 Mann. Das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. In dieser Situation einen raschen Abzug anzukündigen, halte ich tatsächlich auch für einen Fehler. Und es gibt aus meiner Sicht tatsächlich auch ein moralisches Problem. Frau Dadelensat sagt, die Amerikaner sind nicht die Schutzmacht der Kurden. Wir werden das sehen, wenn sie abgezogen sind. Laut Salih Muslim kann er durchaus sagen. Aber sie sind es faktisch, weil die Amerikaner die einzigen sind, die im Moment noch zwischen dem syrischen Regime einerseits und der Türkei und den Kurden stehen. Und dazu muss man aus meiner Sicht sagen, dass die YPG, unabhängig davon, wie man sie interpretiert, diesen Kampf gegen den IS an der Seite der Amerikaner geführt hat, sehr erfolgreich geführt hat, unter barbarischen Opfern. Die Opferzahl allein bei den kämpfenden Verbänden an Männern und Frauen liegt wahrscheinlich über 10.000. Und in der Situation diesen Partner, den Türken und den Syrern, salopp gesagt, zum Fraß vorzuwerfen, halte ich für moralisch für ein Problem. Und das amerikanische Militär sieht das genauso, und zwar bis in die höchsten Ränge. Und deswegen ist Verteidigungsminister Mattis zurückgetreten. Wie weit, und das lassen Sie mich auch kurz abfragen, hier bei den Parlamentariern in der Runde, Erfolge im Kampf gegen den IS, dient das schon, kann das schon als Argument dafür dienen, sich zurückzuziehen, das Engagement zurückzufahren? Ich glaube, wenn ich mich da einmischen darf, das ist genau der Punkt. Für den amerikanischen Präsidenten, so interpretiere ich das, was er in den letzten Wochen gesagt hat, ist der IS eine Bedrohung auch der Sicherheit Amerikas. Und deswegen ist der Kampf gegen den IS eine völkerrechtlich legitime Maßnahme, auch außerhalb des Territoriums der Vereinigten Staaten von Amerika. Und wenn der IS besiegt ist, so könnte man einfach argumentieren, dann ist eben auch die Notwendigkeit und die Begründung für diesen Einsatz beendet. Das Problem ist nur, dass in dem Augenblick, wo wir keine nachhaltige Friedenslösung für die Region finden, für Syrien finden, natürlich die Gefahr extrem groß ist. Ich würde sogar sagen, man kann es als sicher annehmen, dass in ein so entstehendes Machtvakuum oder in eine neue Konfliktlage selbstverständlich Terrorismus wie sich wieder breit macht und entfaltet. Genauso ist es ja auch entstanden. Und deswegen haben wir ein hohes Interesse daran, dass es zu einer nachhaltigen Friedenslösung für Syrien kommt. Und diesen Prozess hat eben nicht nur die UN im Rahmen des Genfer Prozesses und jetzt der neue Sonderbeauftragte Patterson vor der Brust, sondern auch diese Istanbul-Konferenz im Oktober, wo man ja gesagt hat, wie könnte eigentlich der Weg zu einer neuen Friedenslösung in Syrien aussehen. Da fände ich es total wichtig, dass der russische Präsident Putin sich an sein Versprechen vom Oktober letzten Jahres hält, seinen Einfluss auf Assad zu nutzen, dass es eben zur Vereinbarung über den Kreis derer kommt, die jetzt über die Zukunft des Landes beraten sollen im Sinne eines Verfassungskonvents. Da gibt es noch einige Namen, die sind strittig. Und man könnte glauben, dass vielleicht tatsächlich Damaskus, also Assad, eine Hinhaltetaktik betreibt. Und in dieser Situation hat die Ankündigung des amerikanischen Präsidenten sicherlich nicht dazu beigetragen, dass Assad nun die Notwendigkeit sieht, diesem Prozess tatsächlich zuzustimmen, sondern er wartet jetzt zu und sagt, Unsicherheit im gegnerischen Lager, das ist eigentlich genau das, was ich brauche, und er stimuliert und fördert das. Und deswegen war es leider so kontraproduktiv, diesen Tweet abzusetzen. Selbst wenn jetzt der konkrete Abzug der Soldaten nicht ansteht, es zeigt eben doch eine Schwäche in der amerikanischen Argumentation, die von den Gegnern genutzt wird. Frau Dadelin, Ihre Bilanz in diesem Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat? Na, man muss ja eigentlich nicht nur den Kampf um den Islamischen Staat, sondern noch zwei andere Punkte mit hineinnehmen, wenn man eine Bilanz sieht, nämlich den Interventionismus und die Regime-Change-Politik. Weil darum ging es ja lange Zeit auch. Man wollte nicht nur den IS bekämpfen. Man hat ganz lange Zeit vom Westen gesagt, Assad muss weg. Und dafür werden wir alles tun. Und dafür wurden ja auch islamistische Mörderbanden der FSA beispielsweise oder der Al-Qaida mit ausgerüstet. Wer ist die FSA? Die Freie Syrische Armee, die ja auch teilweise von Deutschland mit unterstützt wurde. Und beispielsweise wurden die ja auch ausgerüstet mit Waffen durch die USA und hat auch zugelassen, dass beispielsweise die ganzen Dschihadisten, die IS-Kämpfer über das NATO-Land Türkei mit eingereist sind. ein Rückzugs- und Aufmarschgebiet. Die Türkei war an der Grenze beispielsweise oder hat zugelassen auch die Bewaffnung durch Saudi-Arabien, weil man eben diesen Regime-Change wollte, koste es, was es wolle. Irgendwann hat man dann, ist man dazu übergegangen, auch den IS zu bekämpfen. Und ich würde sagen, der IS militärisch in Syrien, ich meine, der stand ja kurz vor Damaskus 2015, wenn man sich mal dran erinnert. Deshalb hatte ja auch der Nachrichtendienst in Deutschland uns beispielsweise gesagt, wurde ja dann auch öffentlich, dass das Regime jetzt unmittelbar vor dem Sturz steht, fallen wird, was sich auch als Trugschluss erwiesen hat. Aber es stand vor Damaskus und es ist zurückgedrängt worden, militärisch geschlagen, aber meiner Meinung nach nicht besiegt. Und es ist nicht nur der IS. Ich meine, wir haben jetzt gerade zum Beispiel die aktuellen Nachrichten, dass HTS, also die Al-Qaida in Syrien, die sich ja umbenannt hat in HTS, auf dem Vormarsch ist im Norden Syriens. Das heißt, da sind noch ganz viele andere islamistische Mörderbanden, die sich in nichts nachstehen, was im Vergleich zum IS. Insofern ist es natürlich nicht so, dass man die Bilanz ziehen kann, dass man sagt, die sind alle geschlagen. Eben gerade fiel das Wort Vakuum. Herr Steinberg, wer profitiert, wenn die Amerikaner sich zurückziehen, ob das nun spontan geschieht und wirklich über einen kurzen Zeitraum oder aber relativ geordnet? Es ist ja auffällig, dass die scharfe Anti-Iran-Rhetorik, die wir von Donald Trump eigentlich seit Amtsantritt gehört haben, zuletzt bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen im September, überhaupt nicht dazu passt, dass er jetzt durch einen Rückzug Teheran möglicherweise sehr viel größeren Spielraum bietet. Ja, das ist tatsächlich das aus dem internen Denken der Trump-Administration so unverständliche an diesem Schritt. Zwar muss man sagen, dass diese 2000 Mann plus sicherlich nicht in der Lage sind, sich den Iranern in Ostsyrien oder auch im Irak entgegenzustellen, aber es ist tatsächlich sehr schwer verständlich vor dem Hintergrund dieser großen anti-iranischen Strategie, die ja von Trump vertreten wird schon seit dem Wahlkampf, wie da dieser Rückzug hineinpasst. Sie fragen, wer profitiert? Das sind aus meiner Sicht vor allem zwei Seiten. Da ist einmal die Türkei, über die wir schon geredet haben. Die Türkei sieht in den Volksverteidigungskräften einen integralen Teil der PKK, der türkischen PKK, und will diese Organisation zerschlagen. Das wird erst möglich, wenn die Amerikaner abziehen. Es war immer das große Problem der Türken und der Amerikaner in ihrem Verhältnis, dass seit 2015 die Amerikaner die Kurden als ihre Bodentruppen für den Kampf gegen den IS entdeckt haben. Seitdem schwelt dieser Konflikt. Und Erdogan glaubt seit Ende Dezember, er habe da carte blanche möglicherweise bekommen. Genau. Darauf hofft er. Und dass jetzt das außenpolitische Team von Trump versucht, diese Entscheidung in einem nachträglich begonnenen Entscheidungsprozess rückgängig zu machen oder zumindest hinauszuzögern, führt dazu, dass Erdogan so wütend auf Herrn Bolton ist. Und wir haben auf der anderen Seite das Regime in Damaskus, das seit 2015 mithilfe der Russen, der Iraner und vieler schiitischer Milizen erstarkt. Und es gibt für dieses Regime nur noch zwei Ziele. Das ist einmal die Provinz Idlib. Dort gibt es noch Rebellen, einschließlich der sogenannten Nusra-Front oder Al-Qaida oder HTS, wie immer man sie nennen will. Idlib wird aus meiner Sicht über kurz oder lang fallen. Und es gibt die ganzen Gebiete im Osten, in denen die Kurden herrschen. Und auch das Regime in Damaskus sieht nun die Chance, diese Gebiete wieder einzunehmen. Und Assad hat immer wieder klargemacht, er will das gesamte Land wieder unter Kontrolle bringen. Und es ist durchaus möglich, dass das geschieht. Das einzige große Hindernis sind aus meiner Sicht nicht mehr die Amerikaner, sondern die türkischen Truppen in Afrin, die rund um Idlib und vielleicht demnächst auch im Kurdengebiet weiter östlich. Stimmen beide der Einschätzung von Herrn Steinberg zu? Frau Dardelen, Herr Hart? Also ich stimme dem zu, im Blick auf die kurz- und mittelfristige Perspektive. Ich glaube allerdings, dass Assad in diesem Bürgerkrieg so viel Schuld und auf sich geladen hat und auch Blut der eigenen Bevölkerung vergossen hat, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es zu einer nachhaltigen Friedenslösung im Lande kommt, in der Assad selbst oder die unmittelbaren Gefolgsleute dauerhaft das Sagen über das Land haben. Dafür ist der Kampf zu hart gewesen und die Maßnahmen der Regierung inklusive Giftgas und Fassbomben zu brutal. Und deswegen wird es keine nachhaltige Lösung geben, so wie Putin sich das vielleicht vorstellt. Es muss darüber hinausgehend einen Prozess geben, wie dieses Land insgesamt die verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen zusammenführt. Hier am Tisch wird die Stirn gerunzelt. Ja, ich meine, das ist Realitätsverweigerung, weil erstens mal muss man mir auch schon mal konstatieren, was ist denn jetzt da passiert? Ich meine, ich stimme Herrn Steinberg zu Und muss da vielleicht noch ergänzen, es ist ja so, also in Anbetracht der Aussagen von meinem Kollegen Herrn Hart, dass es eine Realitätsverweigerung ist, so zu tun, als wenn es nur eine Ein-Mann-Diktatur ist in Syrien, die überhaupt keine Unterstützung der Bevölkerung hat. Ich meine, bei meinen Reisen in der Region, egal wo ich war, rundherum Syrien, habe ich immer wieder mitbekommen, und das ist die Ironie der Geschichte, durch den Westen, dass Assad quasi zur Schutzmacht oder Assad gerade bei denjenigen, die ihn angeprangert haben und massiv kritisiert haben und ihn nicht wollten, ob es jetzt die Kurden sind oder andere Minderheiten sind, Säkulare, alle sich also nur noch Assad als Sicherheitsgarant sozusagen, als existenzielle Garantie gesehen haben in der Auseinandersetzung mit diesen anderen islamistischen Mörderbanden, ob es jetzt IS ist oder die anderen. Und insofern würde ich sagen, so, man sollte mal runterkommen. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht irgendwelche anderen Diktaturen wie Saudi-Arabien beispielsweise unterstützen und enge Partner sind und nur noch von Moral unsere Außenpolitik getrieben ist, sondern die Verhältnisse so sehen, wie sie sind und sagen so, okay, ich sehe nur ein Problem bei dieser ganzen Geschichte oder sehe, was auf uns zukommt. Ich sehe auch, dass Idlib fallen wird. Es wird wahrscheinlich darauf hinausfallen, dass jetzt die Al-Qaida im Vormarsch ist, bei diesem Infight dieser Islamisten die anderen Gruppen abschlachten wird und danach Russland und Syrien sagen werden, trotz dem Idlib-Deal, den es ja bisher gegeben hat, jetzt sind die Al-Qaida da und die müssen weg und werden dann tatsächlich einschreiten, was sie ja bis jetzt nicht gemacht haben aufgrund des Deals. Und ob die Türkei da einschreitet, ich glaube, Türkeis Verhalten hängt nicht nur von den USA ab, sondern es hängt auch von Russland ab. Wenn Russland grünes Licht geben würde, dann würden die da auch einschreiten. Das war natürlich auch Russland, die natürlich gesagt haben, jetzt nachdem die Kurden sich in Manbij unter die syrische Fahne gestellt haben, weil die USA gesagt haben, wir ziehen da ab, hat Russland natürlich klar, ist es ja jetzt schon bekannt geworden, dass russische Militärpolizisten schon vor der Stadt dort patrouillieren. Also insofern wird natürlich Türkei niemals sich mit Russland anlegen. Das ist genauso problematisch, wie wenn sie sich mit den USA anlegen wollen würden. Also insofern, ich glaube, es ist nicht nur USA. Ja, es fehlt aber ein wichtiger Faktor in dieser Debatte. Ich glaube auch nicht daran, dass über Dialog irgendeine Friedenslösung für Syrien gefunden wird. Alle Akteure, auf die es ankommt, setzen auf Gewalt im Land. Und das Assad-Regime hat ein großes Problem. Es ist richtig, dass es mehr Unterstützung hatte, als viele hier in Deutschland das geglaubt haben, schon im Jahr 2011. Aber trotz dieser Unterstützung, vor allem unter den städtischen Mittelschichten, ganz unabhängig davon, welcher religiösen oder ethnischen Herkunft die sind, trotz all dieser Unterstützung leidet das Regime unter einem ganz massiven Personalmangel. Und der wird verhindern, dass das Regime alleine ganz Syrien wieder unter Kontrolle bringt. Die Syrer, die rekrutieren im Moment, sie zwangsrekrutieren Männer, die nicht mehr so ganz jung sind, also auch oberhalb der 42, schicken die nach Idlib, die meisten von denen fallen dort sehr, sehr früh. Und dieses Problem werden die Syrer nicht lösen können. Kaum jemand will mehr für Herrn Assad kämpfen. Und sie werden das nur lösen können, indem sie Truppen aus dem Ausland holen. Und die können nur die Iraner liefern, nämlich irakische, libanesische, afghanische Milizen. Sie hören die Sendung zur Diskussion und wir sprechen über die aktuelle Lage in Syrien nach der Ankündigung, und wir wissen nicht, inwieweit man sie ganz ernst nehmen kann, des amerikanischen Präsidenten, sich dort sehr, sehr schnell und vollständig aus dem Land zurückzuziehen. Da wird gerade versucht, diese Ankündigung wieder einzufangen. Wir sprechen gerade in dieser Sendung mit Selim Dardelen von der Linksfraktion, mit Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und zugeschaltet aus Wuppertal ist der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hart. Ich möchte ein Land ins Gespräch bringen, über das wir noch nicht gesprochen haben. Wir haben über Gewinner gesprochen. Ist möglicherweise Israel einer der großen Verlierer der letzten Wochen? Herr Hart, soll ich? Bitte. Ich glaube tatsächlich, und das ist ja auch, wenn man mit israelischen Politikern redet, eine der großen Sorgen, dass der Iran als der erklärte Erzfeind Israels natürlich durch den Syrien-Konflikt dichter an Israel herangerückt ist, dass auch die Frage der Waffen in der Hände der Feinde Israels, etwa im Libanon, durch diesen Bürgerkrieg in Syrien neu befeuert wurde, weil natürlich in großer Zahl zusätzliche Waffen in die Region gekommen sind. Auch der Austausch über die Grenzen hinweg völlig unkontrolliert gewesen ist. Ich glaube, dass Israel in hohem Maße ein Interesse daran haben muss, dass der Iran eben nicht in Syrien Fuß fasst. Und das ist eines der Punkte, das wurde ja eben auch schon als Dilemma geschildert, wo wir auch als Deutsche sehen müssen, wie können wir dazu beitragen, dass dieses Vakuum eben nicht entsteht, beziehungsweise wenn es entstehen würde, nicht von iranischen Söldnern ausgefüllt wurde. Und deswegen setze ich schon darauf, und ich möchte auch ausdrücklich nochmal die These unterstreichen. Ich glaube, dass es eine nachhaltige Friedenslösung, also ein Syrien, in dem wir guten Gewissens etwa auch Menschen, die heute in Deutschland oder Europa Schutz gefunden haben, zurückschicken können mit der Ermutigung, sich in ihrer Heimat eine neue Zukunft aufzubauen, dass wir das nicht erreichen können, wenn wir Diktator Assad sozusagen als Friedhofswächter dieses militärisch vielleicht befriedeten, aber politisch keinesfalls ausgeglichenen Syrien zurückschicken. Und deswegen setze ich darauf, dass wir auf jeden Fall den Dialogprozess, wie kann eine Friedenslösung für Syrien aussehen in der Zukunft, fortsetzen. Und die Schlüsselfunktion dafür hat meines Erachtens nach wie vor Putin. Mhm. Wenn Putin seine schützende Hand von Assad und seinem Regime abziehen würde, in dem Sinne, dass er sagt, du musst diesen Prozess jetzt positiv mitbegleiten, sonst kann ich nicht mehr für deine Zukunft garantieren. Das wäre ja das, was Putin Assad sagen müsste. Solange das nicht geschieht, kommen wir nicht voran. Umgekehrt, wenn Putin sich auf die Seite der Friedensfreunde im Lande schlagen würde, hat er vielleicht eine Chance, auch zu einem der Architekten der Friedensordnung dann zu werden. Herr Steinberg, Ihre Einschätzung zu Israel? Sie sind sicherlich der Verlierer oder einer der Verlierer, weil Sie diese amerikanische Präsenz positiv gesehen haben. Vor allem, weil die Amerikaner in einer Region liegen, die Iraner daran hindert, Nachschub über Land aus dem Irak und damit in sehr viel größerem Maße zu schicken, als das ohnehin durch die Luft im Moment der Fall ist. Ich glaube trotzdem nicht, dass die strategische Situation der Israelis sich verändert hat. Die Iraner sind präsent. Die Iraner bauen an einer militärischen Infrastruktur und die Israelis sind halbwegs erfolgreich dabei, diese Infrastruktur zu zerstören. Ich glaube allerdings, dass die Situation so ist, dass ein größerer Waffengang der Israelis in Syrien fast unvermeidlich ist. Ganz einfach deshalb, die Israelis sagen, sie wollen auf jeden Fall verhindern, dass die Iraner eine Infrastruktur schaffen, die der Hisbollah im Nachbarland Libanon gleicht. Sie halten es für einen schweren Fehler, dass sie das im Libanon überhaupt geduldet haben seit 2006. Die Iraner bauen munter an dieser Infrastruktur und deswegen ist das einer der nächsten Waffengänge. Da von Dialog, von einer Friedenslösung zu sprechen und auch davon, dass wir Deutschen irgendeinen Einfluss hätten, das halte ich tatsächlich für fast naiv. Der einzige wirklich zielführende Dialog, der geführt wird, ist der zwischen der Türkei und Russland. Und dabei kommen solche Sachen heraus, wie die letztjährige Invasion von Afrin. Die haben die Russen geduldet. Und das zeigt eben, dass wir es da mit Akteuren zu tun haben, die einem Dialog in unserem Sinne nicht offen gegenüberstehen. Dann wollen wir den Faden mal weiterspinnen, Sevim Dardelin. Sie haben ganz am Anfang gesagt, als ich Sie nach Ihrem Selbstverständnis fragte, Verteidigerin des Völkerrechts. Und Jürgen Hart gibt sich ja hier in den letzten Minuten alle Mühe, der Diplomatie nun ein wenig Raum zu verschaffen. Sehen Sie Anzeichen dafür, dass, und der Name ist schon gefallen, der neue Sondergesandte der Vereinten Nationen für Syrien erfolgreicher arbeiten kann als das Staffan de Mistura in den Vorjahren? Zwar mit großem Aufwand und viel Energie, aber letztendlich doch ohne Ergebnis getan hat. Nun, das hängt ganz davon ab, wie die Staaten sich verhalten. Beispielsweise auch die Europäische Union, die Bundesregierung und auch die anderen Länder. Und ich finde es immer wohlfeil, von anderen Staaten was zu verlangen, aber sich selbst überhaupt nicht zu reflektieren. Deshalb sollten wir vielleicht auch mal anfangen, darüber zu sprechen, was kann denn die Bundesregierung hier tun? Was kann sie denn tun? Steinberg hat recht natürlich, dass er sagt, wir haben jetzt nicht den großen Einfluss, das große Game sozusagen, das große Spiel da zu bestimmen. Aber was können wir dazu beitragen, dass das Leid verringert wird der Bevölkerung in Syrien? Wir können beispielsweise, und da gebe ich Herrn Hart recht, die Diplomatie muss hier Vorrang haben. Voraussetzung dafür wäre es, überhaupt diplomatische Beziehungen zu führen. Also beispielsweise auch mit Syrien. Jetzt ist es ja so, dass Syrien wieder aufgenommen werden soll in der Arabischen Liga und die Botschaften wieder eröffnen und so weiter, dass diese diplomatischen Beziehungen wieder gepflegt werden. Und ich fände es auch richtig, wenn die Bundesregierung hier nachzieht und diplomatische Beziehungen unterhält. Konkreter Vorschlag. Augenblick, Jürgen Hart. Guter Vorschlag? Ich glaube, dass wir den Vorschlag vom Oktober Istanbul-Konferenz auf dem Tisch haben, dass es diesen Verfassungskonvent geben soll. Ich meinte jetzt den Vorschlag, den Frau Dadelin gerade gemacht hat. Guter Vorschlag? Wenn dieser Verfassungskonvent zustande kommt und wenn der erste Schritt zu einem solchen Friedensprozess getan ist, glaube ich tatsächlich, dass wir darüber nachdenken sollten, ob wir auch bilaterale Beziehungen Richtung Damaskus wieder aufnehmen. Ich glaube allerdings, dass natürlich die Europäische Union und die Vereinten Nationen diejenigen sind, die den Rahmen bieten können für eine Entwicklung. Ich glaube, der nächste Zug ist, dass der Verfassungskonvent von Assad und den anderen akzeptiert wird. Ich hatte Sie unterbrochen, Frau Dadelin. Also ja, aber das sieht ja dann wieder danach aus, dass wir die Letzten sein werden, wieder, die dann aufwachen und sich der Realität stellen, wenn ich bedenke, dass selbst Großbritannien jetzt auch wieder diplomatische Beziehungen zu Syrien erörtert. Zweitens ist meiner Meinung nach erforderlich, weil Herr Hart recht hat, wenn er sagt, das Leid der Menschen zu lindern dort, dass die Sanktionen aufgehoben werden. Die Sanktionspolitik ist immer so, dass eben nicht die Regime, die autoritären Führer davon getroffen werden, sondern immer das Gros der Bevölkerung. Und wenn man tatsächlich der Bevölkerung helfen möchte und auch nochmal die Bedingungen verändern möchte, damit Menschen auch wieder zurückkehren können, die auch wollen. Also wir haben ja auch viele Flüchtlinge aus Syrien hier, die sollen und wollen ja auch wieder zurück in ihre Heimat. Da muss man natürlich auch die Bedingungen dort verändern. Das heißt, die Sanktionen müssen aufgehoben werden. Der Wiederaufbau von Syrien muss auch angegangen werden. Und da spreche ich auch nicht von irgendwelchen Peanuts, sondern laut UN gibt es ja da eine Zahl von 230 Milliarden Euro, die da geschätzt werden für den Wiederaufbau. Das heißt also, wenn man tatsächlich was möchte und der Diplomatie den Vorrang geben möchte, dann müsste man diese Schritte einleiten. Und zu diesen Schritten gehört auch, und da bin ich nicht so ganz so schwarzmalerisch wie Herr Steinberg, sondern ich sage schon, dass man versuchen muss, auch Iran bei diesen Verhandlungen mitzupacken. Ein großes Problem war bei diesen Verhandlungsrunden immer auch, dass da Vorbedingungen sind und dass es Ausschließeritis gab. Also die dürfen nicht mit an den Tisch oder diejenigen dürfen nicht mit an den Tisch. Und das habe ich zum Beispiel immer kritisiert. Alle Akteure dort müssen an einen Tisch, weil mit wem wollen sie denn den Frieden schließen? Ja, doch nicht mit den Freunden, und das müssen sie auch mit den Feinden machen. Es gab ja in Wien das Konferenzformat im November 16, ich habe jetzt Datum nicht genau im Kopf, aber bei dem tatsächlich unter Führung des amerikanischen Außenministers und des russischen Außenministers eine Konferenz stattgefunden hat, bei der auch Saudi-Arabien und Iran involviert waren. Und da Amerika und Russland in dieser Phase des Versuchs der Konfliktlösung klar signalisiert haben, dass sie ein gemeinsames Interesse haben an der Lösung des Konflikts, hat das auch funktioniert. Und es kam ja dann auch zu entsprechenden Vereinbarungen, wie ein Syrien der Zukunft aussehen kann. Ich glaube auch, dass angesichts der Situation, dass das Land ja wirtschaftlich da niederliegt und enorme Summen für den Aufbau gebraucht werden, die Karte, sowohl unsere Karte, also die Deutschlands und Europas, als auch die der arabischen Welt, die Hilfe für den Wiederaufbau sein kann. Nur muss das natürlich ein nachhaltiger Prozess sein. Solange zum Beispiel in Syrien diejenigen Menschen, die aus dem Land geflohen sind, befürchten müssen, dass sie ihr Eigentum, ihr Grund und Boden im Lande nicht zurückbekommen, weil sie schlicht enteignet werden oder dass sie dafür verfolgt werden, dass sie das Land verlassen haben auf der Flucht. Solange diese Bedingungen da sind, sehe ich keinen Boden für deutsches Geld oder europäisches Geld für den Wiederaufbau Syriens. Aber es liegt an der syrischen Regierung und es liegt an den Unterstützern der syrischen Regierung, Verhältnisse zu schaffen, in der zum Beispiel diese Gesetze gestrichen werden und in denen tatsächlich der Boden bereitet wird für einen Aufbau eines friedlichen Syrien. Warum Assad das nicht am Ende auch als Ziel haben sollte, leuchtet mir nicht ein. Denn letztlich, ich habe es vorhin schon mal verwendet, das Begriff Wächter eines quasi Friedhofs, eines ruinierten Landes zu sein, ist ja nun auch keine erfüllende Aufgabe. Herr Steinberg, Sie haben sich ja generell pessimistisch geäußert, was nun den Spielraum der Diplomatie angeht. Ich erinnere, dass vor einigen Monaten der damals noch frisch im Amt befindliche deutsche Außenminister Heiko Maas es als einen ersten, auch persönlichen Erfolg möglicherweise dann feierte, Mitglied der Small Group geworden zu sein, diesem Verbund von Interessen von einflussreichen Staaten in der Region. Deutschland hatte versucht, lange Zeit da einen Fuß in die Tür zu bekommen. Unter anderem Riad war nicht begeistert, dass es dazu kommen sollte. Das ist offenbar überwunden worden. Ist das noch wichtig angesichts der Bewegung, über die wir gesprochen haben? Oder ist das ein Pyrrhus-Sieg gewesen? Ich sehe tatsächlich den Einfluss der deutschen Außenpolitik im Schwinden begriffen. Und wir können das sehr, sehr deutlich am Syrien-Konflikt, an unserem Verhältnis auch mit der Türkei ablesen. Also die Mitgliedschaft in irgendwelchen Formaten sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Deutschland eher schwächer ist als noch vor einigen Jahren, aus meiner Sicht in Syrien überhaupt keinen Einfluss hat. Auch jetzt mit dem Sitz im Sicherheitsrat? Auch mit dem Sitz im Sicherheitsrat. Und das ist gerade, und aus meiner Sicht ist besonders dramatisch, dass ein alter Partner, auf den wir immer einen gewissen Einfluss hatten, nämlich die Türkei, so vollkommen aus unserem Orbit verschwunden ist. Man muss sich ja immer schon Sorgen machen, ob nicht Äußerungen aus Berlin, egal in welcher Form, in der Türkei tatsächlich mit Beleidigungen, mit anderen Dingen erwidert werden. Mhm. Und das in einer Zeit, in der wir einmal ein ganz großes Interesse an der Türkei haben, in der wir ein ganz großes Interesse daran haben, dass die Türkei sich im Syrien-Konflikt vernünftig verhält, in dem die Türkei ihr Verhältnis zu den Kurden überdenkt, gerade in dieser Zeit. Also ich sehe da die deutsche Außenpolitik eher auf dem absteigenden Ast. Wir haben begonnen, diese Sendung, diese Diskussion mit der Rolle des amerikanischen Präsidenten und den Amerikanern insgesamt. Ich möchte ganz gerne auch damit enden. Frau Dardelin, wie sehen Sie denn das, diese wachsende Entfremdung zwischen Europa und den Amerikanern? Wir haben zwar jetzt über Syrien gesprochen, man könnte vermutlich eine ganz ähnliche Diskussion zum Stichwort Afghanistan aufmachen. Wir sehen, dass der EU-Botschafter in Washington degradiert wird in seinem Ansehen. Ist das ein mittel-, ein langfristiges, enormes Problem, dass hier die Verlässlichkeit eines Eckpfeilers plötzlich zur Disposition steht? Ja, mir kommt es ja so vor, dass seit der Wahl von Trump viele Transatlantiker in Deutschland es mit einem Vatermord vergleichen, der Realität in den USA überhaupt die Realität anzuerkennen. Weil man die Verlässlichkeit und bisher sozusagen diese Verbindung, diese starke Bindung, die es ja auf Seiten der USA offensichtlich eben nicht mehr so gibt und auch keinerlei Interesse offensichtlich besteht, das auch weiterzuführen, dass man die nicht sehen möchte. Und insofern sind wir da, glaube ich, nicht gut aufgestellt, wenn wir uns dieser Realität einfach verweigern. Ich finde, es ist wichtig, dass wir eine eigenständige, souveräne Außenpolitik entwickeln und nicht eben dieses Nachplappern und Nachlaufen gegenüber den USA. Aber sie muss auch möglich sein, tatsächlich auch verwirklicht zu werden. Also Stichwort Iran-Abkommen. Wenn die USA etwas, an dem die Bundesregierung und die Europäische Union jahrelang mühsam gearbeitet haben, einseitig aufkündigt, müssen wir auch tatsächlich in der Lage sein, diesen Deal zu halten. Und das erfordert eben eine souveräne, eigenständige Außenpolitik. Herr Hart, Sie waren Koordinator für die transatlantischen Beziehungen. Sind Sie froh, dass Sie den Job los sind? Nein, das hat viel Spaß gemacht. Und das war zwar unbezahltes, aber ausgezeichnetes Amt, in dem ich sehr viele Gespräche auch in Amerika führen konnte. Nicht nur in Washington. Dabei eben erlebt habe, dass in Amerika die Europa- und Deutschlandfreundlichkeit trotz Trump nicht abgenommen hat, sondern ich im Gegenteil beobachte, dass mehr als bisher amerikanische Senatoren und Abgeordnete Deutschland besuchen und Deutschland mit Deutschen im Gespräch sein wollen. Und das finde ich ein ermutigendes Zeichen, dass wir zwar in einer Krise der transatlantischen Beziehungen sind, aber dass wir nicht auf einer abschüssigen Bahn uns befinden, die nicht umkehrbar wäre. Vielen Dank. Ich glaube, wir hören uns zu diesem Thema wieder. Da habe ich die ganz starke Vermutung, die Sicherheitskonferenz steht vor der Tür, internationale Konferenzen möglicherweise, bei denen es um Syrien im Zentrum geht. Ich bedanke mich für das Gespräch. Das war unsere Sendung zur Diskussion. Heute Schauplatz Syrien, Trumps gefährliche Manöver. Es diskutierten die Bundestagsabgeordneten Sevim Dardelin, Die Linke, und Jürgen Hart, CDU, sowie Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Diskussionsleitung hatte Klaus Remme.